reach out and touch faith. Sie hören Popstop, das Musikradio. Und jetzt Popstop ohne Worte, Folge 30. Und das ist die vorerst letzte Folge. Ab nächster Woche wird es an diesem Sendeplatz etwas anders geben. Werde ich nachher noch erzählen am Schluss dieser Sendung. Folge 30 nochmal vollgepackt mit Instrumentalaufnahmen, die erfolgreich waren oder zumindest sehr bekannt. Beginnen wir mit einem Titel, der heißt Shangri-La und ist von Robert Maxwell. Am Mikrofon ist Frank Laufenberg. Ich vorhin haben wir geschafft dann, und das ist schon eine super Leistung, was da rausgesucht wurde an instrumentaler Musik, an wirklich erfolgreicher Musik. Das ist schon erstaunlich. Und hier in dieser Sendung sind dann auch noch ein paar Titel, von denen ich gesagt habe, als ich die Namen las, bei den Wünschen, das haben wir noch gespielt. Nein, hat man nicht gespielt. Schon erstaunlich, was da alles dabei ist. Jetzt kommt erst was von Raul de Souza, ein brasilianischer Posaunist, Songschreiber, Bandleader, geboren in Rio de Janeiro im Jahre 1934. 1978 hatte er eine Nummer, die lief auch hier bei uns in vielen Diskotheken. Platte hieß Sweet Lucy. We'll be right back. Sweet Lucy mit Raul de Sousa. Aus Mexiko kommt das, was jetzt folgt. Viva Tirado heißt eine Nummer von einer Band, die sich El Chicano nannte. Chicano, das ist bei den Amerikanern, ist das jemand, der aus Mexiko rübergemacht hat. Die nannten die Chicano. Und es war auch eine Band aus Los Angeles, die hier eine Kombination machte aus Rock, Funk, Soul, Blues, Jazz und Salsa. Tolle Musik machten die. El Chicano kommen mit Viva Tirado. Thank you. dass jemand singt, Why Can't We Live Together? El Chicano nannte sich diese Formation. Viva Tirado hieß der Titel. Harlem Nocturne wurde gewünscht, so eine Nummer, die eben in der Nacht läuft, in Harlem, geschrieben im Jahre 1939 und erfolgreich mit Ray Noble und seinem Orchester. Aber es gab immer wieder Coverversionen davon, so zum Beispiel von einer Band, die sich Viscounts nannte. Viscounts waren gleich zweimal damit in der amerikanischen Hitparade, in den Billboard Charts im Jahre 1959 und im Jahre 1966. Viscount mit Harlem Nocturne. Mit Born Free. Viscounts mit Harlem Nocturne und jetzt kommt Born Free. Gibt es auch etliche Versionen von, auch etliche Gesangsversionen, aber auch eine Instrumentalnummer, die recht erfolgreich war, und zwar mit Roger Williams. Roger Williams hier mit Born Free. Born Free mit dem Pianisten, amerikanischen Pianisten Roger Williams. Seine Version war auch recht erfolgreich und das im Jahre 1966. Da war es ein Top-10-Hit in den USA. Und auch was jetzt kommt, war ein Top-10-Hit. Darum ging es mir ja hier auch in der Serie. Die sollten schon erfolgreich sein, die Instrumentalaufnahmen. Es gibt wirklich wahnsinnig viele schöne Instrumentalaufnahmen, die allerdings dann über wenig Fans verfügt. Und irgendeiner schreibt mir dann, spiel doch mal das und das. Und er würde es gerne hören, aber die anderen sagen, ich würde das dat dann oder so ähnlich. Und deshalb haben wir immer gesagt, sollte schon erfolgreich sein oder zumindest bekannt sein durch, was weiß ich, eine Fernsehserie, kommt nachher auch noch so ein Titel, der war gar nicht so hoch in der Hitparade, aber jeder kennt dieses Ding. Und jeder kennt auch wahrscheinlich das, was jetzt kommt. Top Ten von 59. War am Platz 11 auch in Großbritannien. Und zwar Duane Eddy. Duane Eddy mit 40 Miles of Bad Road. Ganze Latte von Hits gehabt, die auch hoch waren in den Hitparaden. Eigentlich haben wir gar nicht so viel gespielt von Duane Eddy, aber nur eine Sendung zu machen mit seinen Platten ist jetzt auch vielleicht, ja, das muss schon ein spezieller Anlass dafür da sein. Und ich finde, der wäre demnächst am 26. April wird Duane Eddy 80 Jahre alt. Da kann man mal hingehen und sagen, jetzt spielen wir mal eine Stunde lang nur die großen Hits von Duane Eddy und ein paar schöne Nummern, die gar nicht so erfolgreich waren, aber dafür, naja, sehr schön klingen. Das war ein Titel, der gewünscht wurde. Und hier kommt gleich noch einer. Duane Eddy mit der Nummer Chasm erschien im Jahre 1960 und war an Platz 4 in Großbritannien. We'll be right back. Das machen wir. Wenn der Geburtstagskarte 80, spielen wir mal ein Stündchen. Nur die Hits von Duane Eddy. Jetzt etwas von Tschaikowski. Pianokonzert in B-Flat. So steht es hier mit Freddie Martin. Freddie Martin nahm sich Tschaikowski vor und veröffentlichte diese Platte im Jahre 1941. Und man höre und staune, es wurde eine Nummer 1 in der amerikanischen Single-Hit-Parade. Der Hardcore-Klassik-Fan, dem dreht den Magen um, wenn er diese Version hört von Freddie Martin. Dem war das allerdings völlig wurscht. Er hat gesagt, ich habe eine Nummer 1 in der amerikanischen Hitparade. Das war dem viel lieber. Und da Tschaikowski nun inzwischen auch Public Domain ist, hat er das bearbeitet und kriegt die ganzen Tantiemen dafür, aber es war ihm das wurscht, was die anderen gesagt haben. Und Otto Normalverbraucher hat es ja offensichtlich gekauft. Sonst wäre es keine Nummer 1 in der Hitparade geworden. 1958, ein gewisser Link Wray veröffentlicht den Instrumentalhit Rumble. Platte erscheinen, kommt unter die ersten 20 in den USA. Und diese Platte gilt wegen seiner verzerrten Gitarre als erster Heavy Metal Song. Ja, gut, okay. Thank you. 1958 ist diese Platte erschienen von Link Wray und Platte hieß Rumble. Was jetzt kommt, heißt Around the World in 80 Days. In 80 Tagen um die Welt, aus dem gleichnamigen Film natürlich. Und auch davon gab es etliche Versionen. Hier wurde gewünscht für diese Sendung eine, die im Jahr 1957 erschien und die Platz 13 war in der amerikanischen Hitparade. Sie hören Popstop, das Musikradio mit Ohne Worte, Folge 30. Schöner Film damals, noch richtig gemütlich, eben in 80 Tagen um die Welt. Heute kannst du ja in 24 Stunden um die Welt fliegen, wenn der danach ist. Oder wenn du das richtige Geld hast und kannst dich hochschießen lassen, da schaffst du es wahrscheinlich schon wesentlich schneller. 2 Stunden oder du hast 3 Stunden braucht so ein Space-Ding, um einmal um die Erde zu fliegen. Around the World in 80 Days. Ace Cannon ist 1934 geboren. Ace hieß mit richtigem Vornamen Hubert. Und Hubert spielte in Bill Blacks Combo. Und einmal durfte er auch als Solist was machen und hatte dann zumindest einen Top-20-Hit mit seiner Nummer Tough. Tough erschien Ende des Jahres 1961 und war ein Top-20-Hit in den USA. Ace Cannon mit Tough. Thank you. eigentlich stelle ich mir unter TAF was anderes vor, aber das war eine andere Zeit. Ace Cannon hieß derjenige, der das hier geblasen hat. Was jetzt kommt, kennt, glaube ich, jeder. Das Stück stammt aus dem Jahr 1961 und man erinnert sich sofort an die Porto Rosa, erinnert sich an einen Vater, der drei Söhne hat aus unterschiedlichen Beziehungen. Oh, das ist auch nicht alles so richtig gelaufen. Erinnert sich an Hop Sing und erinnert sich an die Titelmelodie und erinnert sich daran, wie am Anfang der Serie erstmal die Landkarte der Porto Rosa abbrannte. Bonanza kommt. Bonanza war ein Top-20-Hit 1961 für den Gitarristen El Cayola. Hier ist er, El Cayola mit Orchester und Bonanza. Sich freuten, dass wieder mal alles geklappt hat. Also genauso, wie es im richtigen Leben eher selten ist. Bonanza mit El Cayola. Syl Austin habe ich noch. Syl Austin mit dem Slow Walk aus dem Jahre 1956. Auch ein Top-20-Hit in den USA. Syl Austin, ein US-Saxophonist, Songschreiber. Richtiger Vorname ist natürlich Sylvester, so heißt er. Hier kommt er mit dem Slow Walk. Thank you. Slow Walk und Syl Austin. Mexican Head Rock wurde noch gewünscht von den Applejacks. Seine Qualität und der Instrumentalsongs nimmt doch etwas ab, auch wenn sie in der Hitparade waren. Das sind ja doch eher schlichte Melodien. Hier habe ich jetzt noch einen, der wurde gewünscht. Da hätte ich wirklich gewettet, dass ich den gespielt habe, irgendwann mal in diesen 30 Folgen, die gelaufen sind. Und da kam ja noch eine Special-Folge dazu und so weiter. Aber nein, ich habe nachgeschaut und habe festgestellt, ist nicht gelaufen. Und ich werde das Fach für Ohne Worte auf unserer Homepage auch offen lassen. Also man kann sich immer noch was wünschen. Ich darf nur darum bitten, dass man nachschaut in diesen 30 Folgen, denn es sind alle 30 Laufpläne sind da abgebildet und man kann nachschauen, ist denn der Titel, von dem ich denke, er ist noch nicht gelaufen, ist er wirklich nicht gelaufen? Dann kann man da nachschauen und stellt fest, es ist viel gelaufen, aber ganz, ganz sicher nicht alles. Zum Beispiel nicht Spirogyra. Und das war, wenn ich ganz ehrlich bin, eine meiner wirklich Lieblingsinstrumentalaufnahmen. Und warum ist das bisher nicht gelaufen? Ich habe nicht dran gedacht, aber ein Hörer hat dran gedacht und hat es sich gewünscht. Spirogyra heißt diese Gruppe, die das spielt, und der Titel Morning Dance. Sehr, sehr schöner Titel. Spiral Gyron nennt sich diese Formation und The Morning Dance hieß diese Aufnahmen. So, damit sind wir am Schluss von Ohne Worte. Folge 30. Folge 31 kann es geben. Vielleicht in ein, zwei Monaten oder so, wenn wieder neue Wünsche rangekommen sind. Und dabei gibt es an diesem Sendeplatz hier dienstags immer etwas Wunderbares. Das haben wir schon vor einigen Jahren mal gemacht. Und diese Sendungen werden auch wiederholt. Diejenigen, die sie vor einigen Jahren gehört haben, werden trotzdem wieder verblüfft sein, was dabei alles rausgekommen ist bei Hits und ihre Vorlagen. Das ist wirklich schon ganz interessant, wenn man einen ganz großen Hit hört und denkt, ja Mensch, das ist doch von dem und dem gewesen, von den Trogs oder von sonst irgendjemand. Aber das stimmt überhaupt nicht. Nehmen wir mal so ein Beispiel. Ich spiele Ihnen einen großen Hit vor. Ist das hier das Original? Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit. Tja, war auch bei uns hier ein großer Hit für Joe Dassin. Oh, Champs-Élysées, das muss doch was gewesen sein. Das muss doch im Original eine französische Nummer gewesen sein. War sie nicht. Also in der Serie würde dann dieser Titel hier gespielt von Joe Dassin und dann kommt das Original. Also Hit oder Hits und die Vorlage. Der Hit war diese Nummer hier von Joe Dassin, ganz klar. Aber die Vorlage kam von einer britischen Band, die hieß Jason Crest. Und bei denen war es natürlich nicht die Champs-Élysées, sondern die Waterloo Road. Walking down the street today, I saw a girl across the way. I asked her where she's going and she said, come with me. She took me down this avenue, where I met the folks she knew. And there we stopped and chatted and we passed the time away. Down Waterloo Road, down Waterloo Road. Friday night, Saturday, any night, any day, you'll find what you're looking for down Waterloo Road. Down the cellar where we met this happy fella, playing cakewalks on his guitar all night long. His picking sounded scratchy, but his music was so catchy that we all got up and joined him and we sang this song. Down Waterloo Road, down Waterloo Road. Friday night, Saturday, any night, any day, you'll find what you're looking for down Waterloo Road. It's cheaping and we all feel kinda sleepy. The morning tide is rising and the moon has gone. But still the feeling lingers and still I hear the singers as I walk along the avenue and I sing this song. Down Waterloo Road, down Waterloo Road. Friday night, Saturday, any night, any day, you'll find what you're looking for down Waterloo Road. verblüffend. Ich glaube, dass viele das nicht gekannt haben hier. Diese Nummer von Jason Crest, die Waterloo Road. So, damit sind wir jetzt wirklich am Ende. Hier kommt noch ein bisschen was so im Hintergrund von Duane Eddy, von einer Platte, die nicht in den Urtagen von ihm gemacht wurde, sondern erst viele Jahre später. Jeff Lynne hat das Ganze produziert. Zum Geburtstag werde ich davon dann einiges spielen. Theme from Something Really Important heißt diese Aufnahme, die ich hier spiele. 30 Folgen lang gab es ohne Worte große Instrumentalhits. Für die Musikzusammenstellung haben schlussendlich dann doch die Popstop-Hörer gesorgt. Am Mikrofon war Frank Laufenberg.